Hallo, wir sind Viktoria Und Yannick. vom antikapitalistischen Klimatreffen Karlsruhe. Wir reden heute über politischen Streik. Diese Podcast-Folge basiert auf dem Skript eines Vortrags. Wir nehmen sie auf, um unsere Inhalte zu archivieren, für ein größeres Publikum zugänglich und diskutierbar zu machen. Das Thema politischer Streik halten wir für besonders relevant im Kontext von den Streiks im öffentlichen Dienst im Frühjahr 2025, zu denen wir aktuell politisch arbeiten. Wir sagen da oft etwas in der Richtung, unsere Perspektive ist politischer Streik, aber da stellt sich einigen vielleicht die Frage, was bedeutet das konkret? Warum finden wir überhaupt politische Streiks gut? Und welche historischen Beispiele gibt es über das hinaus, was einige vielleicht von der Schule kennen? Diese Folge ist so aufgebaut, dass wir nach einer kurzen Einleitung in den Basics uns einige verschiedene historische Streiks anschauen. Das ist aber keine trockene Geschichtsstunde, sondern wir stellen zu den historischen Beispielen immer wieder Lektionen und Takes auf, die unserer Meinung nach jetzt relevant sind oder zukünftig relevant sein können. Darauf aufbauend wollen wir dann ergründen, was das für uns als Klimabewegte und Antikapitalistin bedeutet und wollen eine Perspektive aufzeigen. Also fangen wir ganz kurz mal komplett bei den Basics an. Was ist denn überhaupt politischer Streik, beziehungsweise was ist Streik? Ein Streik ist erstmal die Niederlegung der Arbeit einer größeren Zahl von ArbeiterInnen. Also wenn man alleine daheim bleibt und krank macht, ist das vielleicht ganz nett, aber kein Streik. Die Art Streik, die uns hier in Deutschland am geläufigsten ist, ist der ökonomische Streik. Also hierbei versuchen Beschäftigte, den Arbeitgeber zum Einlenken zu bewegen, in Bezug auf ökonomische und betriebliche Forderungen wie Arbeitszeiten oder Lohn. Also zum Beispiel der aktuelle Streik beim öffentlichen Dienst. Beim politischen Streik hingegen soll nicht direkt der Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband zum Einlenken bewegt werden, sondern eine politische oder staatliche Instanz. Und dementsprechend handelt es sich dann auch um politische Forderungen und Themen. Die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich 2023 sind dafür ein sehr gutes Beispiel. Weitere Beispiele bringen wir im Laufe der Folge. Es gibt bei beidem viele Facetten wie Erzwingungs-, Warn- und Demonstrationsstreiks. Aber wir wollen und müssen hier auch gar nicht so arg in die Tiefe gehen. Wir werden die einzelnen Facetten hier und da nochmal ansprechen. Ja, ihr habt bestimmt schon mal irgendwo gehört, dass politischer Streik in Deutschland verboten ist. Jetzt wollen und können wir hier keinen Jura-Vortrag machen, aber ist das irgendwo so klar spezifiziert, Viktoria? Naja, nicht wirklich. Dass wir uns gewerkschaftlich organisieren und streiken dürfen, steht im Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 3. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigung zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Das ist auch fast das Einzige, was das Grundgesetz dazu sagt. Also gar nicht mal so viel. Das aktuelle Arbeitskampfrecht hat sich eher in der Geschichte der BRD durch Rechtsprechung entwickelt, dazu auch später mehr. Warum finden wir überhaupt Streiks und politische Streiks gut und nicht zum Beispiel einfach nur die Grüne Partei oder die SPD zu wählen? Streiks bzw. allgemeiner, direkte Aktionen sind eines der stärksten Mittel für uns als ArbeiterInnenklasse, um unsere Interessen durchzusetzen, entgegen zum Beispiel der rein parlamentarischen Beteiligung. Das gilt natürlich dafür, den Kapitalismus zu überwinden, aber selbst wenn man jetzt nicht direkt das Ziel hat, den Kapitalismus zu überwinden, ist die direkte Aktion oft das beste Mittel, das wir haben, um unsere Interessen durchzusetzen. Diese Behauptung wollen wir jetzt mit konkreten Beispielen untermauern. Die Beispiele, die wir hier nennen, können jeweils einzeln eine ganze Broschüre füllen. Sie wurden exemplarisch ausgewählt, verkürzt und teilweise wurden auch Ereignisse weggelassen. Auch haben wir uns in dieser Folge sehr auf die deutsche Geschichte fokussiert. Von Myanmar über Frankreich bis in die USA und nach Ecuador. Überall auf dieser Welt gibt es sehr spannende Beispiele für politische Streiks und spannende Traditionen, über die es auch viel zu sagen gäbe. Kommen wir zu unserem ersten historischen Beispiel, dem Streik der Weber vom 4.11. bis zum 14.11.1850 in verschiedenen Webereien im Raum Krefeld in NRW. Der Streik über 10 Tage gilt als erster großer Streik in Deutschland seit der Industrialisierung. Der Auslöser war damals die ungerechtfertigte Kündigung einer der Weber. Insgesamt war die Lage zu der Zeit bedrückend. Die Beschäftigten fürchten während und nach der Zeit des Übergangs von den Hauswebereien zur Fabrikproduktion um ihre Arbeitsplätze. Nach einer Kündigung zeigten die Weber sich solidarisch und gingen in den Streik. Die Streiks waren sehr lose organisiert, nur durch sogenannte Arbeitervereine. Es wurden nicht die gesamten 10 Tage alle Webereien bestreikt. Der Streik begann in einer Fabrik und während manche Werke noch gar nicht vom Streik mitbekommen hatten, nahmen die ersten Fabriken die Arbeit schon wieder auf, da die Streikaktivitäten sehr lose koordiniert wurden. Es gab zwar große lokale Solidarität innerhalb der Branche, aber nur wenige oder gar keine darüber hinaus. Hat man nicht selber in den bestreikten Webereien gearbeitet, hat man von den Streiks wahrscheinlich gar nicht so viel mitbekommen. Die Forderungen der Weber damals waren Lohnerhöhung, betriebliche Mitbestimmung und Arbeitszeitverkürzung, was damals bedeutet hat, keine Sonntagsarbeit und 12-Stunden-Tage. Beendet wurde der Streik dann in allen Webereien nach 10 Tagen durch das Einsetzen von Streikbrechern. Den Begriff gab es zu der Zeit noch nicht, es wurden aber ArbeiterInnen eingesetzt, die eben genau die Funktion der heutigen Streikbrecher hatten, aber auch durch individuelle Kündigungsdrohungen oder Strafen und im Einsetzen vom Militär. Die Lektion, die wir daraus ziehen: Streik hat trotz rein ökonomischer Forderungen eben durch den Einsatz des Militärs zum Beenden der Streiks eine politische Dimension. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Vom 1.4. bis 6.6.1865, also über mehr als 2 Monate hinweg, streikten beim sogenannten Drei-Groschen-Streik über diese Zeitspanne verteilt bis zu 800 BuchdruckerInnen. Ausgangspunkt für diese Streiks ist die Situation in den Druckereien während der beginnenden Industrialisierung. Die Drucker mussten viel kleinteilige Arbeit, die hohe Konzentration erforderte, verrichten. Dabei waren sie schlechten Lichtbedingungen und schlechter Belüftung, mangelndem Schutz vor giftigen Bleien und über 10-stündigen Arbeitstagen ausgesetzt. Überstunden und Nachtarbeit gehörten zur Norm. Und wenn ich da an die aktuelle Tarifrunde im öffentlichen Dienst denke, habe ich das Gefühl, in einigen Berufen, in der Pflege oder im Nahverkehr, ist das heute noch ähnlich. Natürlich möchte ich die Bedingungen nicht mit denen aus 1865 gleichsetzen, aber dass besonders belastende Schichten und Arbeitsbedingungen nicht entsprechend entlohnt werden, ist eben noch heute so. Der Wochenlohn der Buchdrucker reichte nicht aus, um eine durchschnittliche Familie zu versorgen, sodass Frauen und Kinder zu noch schlechteren Konditionen in die Lohnarbeit gezwungen wurden und die Frauen so als Leisterinnen der Sorge- und Erziehungsarbeit doppelt ausgebeutet werden. Ein Viertel der BuchdruckerInnen wurde keine 25 Jahre alt, die meisten starben vor dem 50. Lebensjahr. Und das alles, während das Buchdruckgewerbe auf einem Höhepunkt war. In Leipzig sind zu der Zeit über 2000 Unternehmen angesiedelt, darunter bis heute renommierte Verlagshäuser wie Reclam oder Brockhaus, die auf Kosten der BuchdruckerInnen florierten. Der Streik hieß eben Drei-Groschen-Streik, weil die BuchdruckerInnen eine Lohnerhöhung von 3 Groschen oder umgerechnet 11,50 Euro pro 100 Buchstaben in der Größe eines kleinen N forderten. Auch hier kamen Streikbrecher zum Einsatz oder eben ArbeiterInnen, die angeheuert durch die Arbeitgeber die Arbeit der Streikenden aufnahmen, um für sie die ökonomischen Folgen zu verringern. Die Streikenden bekamen Repressionen ab. Das hieß hier konkret Haft oder Nichtwiedereinstellung von 50 ArbeiterInnen nach dem Streik. Anders als bei den Webern war auf jeden Fall die viele, auch branchenübergreifende Solidarität. Eine Gewerkschaft, die Streikgeld bezahlte, gab es nicht. Ihren Lebensunterhalt konnten die streikenden Buchdrucker nur durch solidarische Spenden finanzieren. Aus Regionen aus dem heutigen Deutschland, vor allem aber auch aus Riga, Paris, Petersburg oder Brüssel. Über kommunistische Kräfte, die aus Berlin die Streiks unterstützten, konnte sogar Kontakt zu Karl Marx in London hergestellt werden, der auch Spenden an die Streikenden organisierte. Letztendlich konnte eine kleine Lohnerhöhung und eine Verkürzung der Arbeitszeiten erkämpft werden. Die 3 Groschen wurden nicht ganz erreicht. Unsere Lektion aus dem 3-Groschen-Streik: Solidarität wirkt. Bis heute ist der 3-Groschen-Streik ein Meilenstein in der praktischen Vernetzungsfähigkeit der internationalen ArbeiterInnenbewegung und ein Praxisbeispiel dafür, wie diese nachhaltig auf lokale Kämpfe wirken kann. Aus dem 3-Groschen-Streik folgte die Organisierung der Buchdrucker zu einem zentralen Verband, sozusagen der erste Schritt hin zur gewerkschaftlichen Organisierung. Am 9. Mai 1873 wird der erste erfolgreiche Tarifvertrag abgeschlossen. Mit dem Tarifvertrag der Buchdrucker ist der Anfang der Flächentarifverträge, also Tarifverträge, die für eine Branche landesweit gelten, gemacht. Wir erwarten, dass kein ehrenhafter Kollege in Leipzig Konditionen annimmt. So ruft Richard Hertel, Vorsitzender des Buchdruckerverbandes 1873 im Korrespondent, der Mitgliederzeitung des Buchdruckerverbandes, alle Buchdrucker dazu auf, keine Arbeit anzunehmen. Für diesen Streikaufruf muss Hertel während der Tarifverhandlungen für 6 Wochen in Haft, denn zum Streik aufrufen war eine legale Grauzone. Am 9. Mai wird dann aber der erste erfolgreiche Tarifvertrag abgeschlossen. 5 Jahre später, 1878, werden unter Reichskanzler Bismarck die Sozialistengesetze verabschiedet. Folge war das Verbot von Gewerkschaften, ArbeiterInnenparteien und Zusammenschlüssen. Das Gesetz war natürlich auch Folge von den erfolgreichen Streiks und der voranschreitenden Organisierung. Dem musste natürlich etwas entgegengesetzt werden. Unsere Lektion: Streiks sind immer politisch, vor allem wenn sie erfolgreich sind und eine große Wirkmächtigkeit entwickeln. Es folgen politische Dimensionen wie hier das Erlassen von Gesetzen, die das Streikrecht einschränken. Um 1900 herum gehen überall in Europa, in Belgien, Schweden, den Niederlanden, Menschen für das allgemeine Wahlrecht bzw. das Frauenwahlrecht auf die Straße und legen ihre Arbeit nieder. 1903 wird in Schweden das erste Mal zu einem Demonstrationsstreik statt einem Erzwingungsstreik aufgerufen. Der Streik soll vor allem eine moralische Wirkung haben, statt direkt dem Arbeitgeber gegenüber Lohnforderungen durchzusetzen. Irgendwann kam dann ja auch das Wahlrecht. Es lässt sich also sagen, dass diese Streiks erfolgreich waren. Vor allem waren die Streiks rund um das Wahlrecht und das Frauenwahlrecht aber die ersten von vornherein politisch motivierten Streiks. Also Streiks, die politische Forderungen statt ökonomische Forderungen stellten. 1914 wird zur Zeit des Ersten Weltkriegs der Burgfrieden zwischen Politik und Gewerkschaften geschlossen. Das heißt, man einigt sich, während des Krieges nicht zu streiken. 4 Jahre später ziehen sich allerdings Kriegsmüdigkeit, Hunger und eine schlechte Versorgungslage und allgemein wenig Hoffnung auf einen Sieg durch die Gesellschaft. Der Burgfrieden wird beim sogenannten Januarstreik gebrochen. Der Januarstreik dauerte vom 3. bis 25. Januar 1918. Es werden auch ökonomische Forderungen für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen gestellt. Vor allem gehen die über 1 Million streikenden ArbeiterInnen aber auch für ein Ende des Krieges und eine Überarbeitung oder Demokratisierung der Kaiserreichsverfassung auf die Straße. Die Streikenden erfuhren Repressionen. Streikversammlungen und Sitzungen des Arbeiterrates wurden verboten, streikende ArbeiterInnen wurden verhaftet oder in den Militärdienst eingezogen. Organisiert wurden die Streiks vor allem von der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, der USPD und deren linksrevolutionären Fraktion, dem Spartakusbund. Im Jahr zuvor hatte sich die USPD von der SPD abgespalten, vor allem wegen der Kritik an der Burgfriedenspolitik. Statt auf parlamentarische Arbeit lag ihr Fokus vor allem auf der Organisierung der Arbeiterinnenklasse und der Organisierung von Streiks. Auch in der späteren Novemberrevolution wirkte sie einige Jahre später stark mit. Friedrich Ebert von der SPD trat trotz Kritik an den Streiks, da sie ja den Burgfrieden brachen, in die Streikleitung ein. Später sagte er, das habe er vor allem gemacht, um von innen heraus durch Kompromisse ein baldiges Ende und keine weitere Eskalation zu bewirken. Auch die Gewerkschaften standen, da sie ja den Burgfrieden geschlossen hatten, nicht hinter den Streikenden. Sie unterstützten Ebert in seiner Rolle als beschwichtigender Streikleiter, statt tatsächlich die Interessen der Basis zu vertreten, die sich in Arbeiterräten organisierten und trotz der Verbote immer wieder selbstorganisiert zu Aufmärschen und Streikdemonstrationen aufriefen. In Berlin war zeitweise das gesamte öffentliche Leben lahmgelegt. Im November 1918 entstanden zahlreiche Arbeiter- und Soldatenräte nach dem Muster des Januarstreiks 1918. Die Strukturen, die sich im Januar gebildet hatten, gelten als Vorreiter der Novemberrevolution. Am 11. November 1918 gilt der Krieg durch den Waffenstillstand als beendet. Statt kleinen Reformen wird das politische System völlig neu aufgesetzt. Die Weimarer Republik ist geboren. Ja, also dass wir hier die Novemberrevolution in einem Satz abfäschern, zeigt, wie arg wir einige Themen verkürzen mussten. Es lohnt sich aber definitiv, sich damit mehr zu beschäftigen. 1920 stand die Weimarer Republik in Zeiten von aufsteigenden faschistischen Kräften bereits unter Druck. Konterrevolutionäre faschistische Kräfte starteten einen Putschversuch gegen die Weimarer Republik. Die Reichswehr geht nicht gegen die Putschisten vor, da große Teile der rechten Putschisten selber in der Reichswehr sind. Klingt auch ganz schön bekannt. Ihren Namen trägt der Kapp-Putsch von Wolfgang Kapp, einem Verwaltungsbeamten, der 1919 die Nationale Vereinigung gründete, wo sich die Putschisten organisierten. Es gab Gerüchte über den Putschversuch, der Verteidigungsminister stellt verteidigende Truppen im Regierungsviertel auf, dessen anführende Offiziere aufgrund ihrer Verbindung zu den Putschisten noch am selben Abend ihren Truppen mitteilen, dass sie die Regierung eben nicht verteidigen würden. Die Putschisten machen sich auf den Weg nach Berlin, einige trugen bereits Hakenkreuze auf den Helmen. Um 23 Uhr wird bekannt, dass die Putschisten auf dem Weg sind und die aufgestellten Truppen den Anweisungen des Verteidigungsministers nicht folgen. Unter Friedrich Eberts Leitung wird eine Kabinettssitzung abgehalten, die bis zum nächsten Morgen um 6.15 Uhr dauert. Letzte Amtshandlung der sozialdemokratischen Kräfte ist das Ausrufen eines Generalstreiks. Sie sehen sich gezwungen, aus Berlin zu fliehen. 10 Minuten, nachdem sie aus Berlin geflohen sind, ziehen die Putschisten singend durch das Brandenburger Tor in Berlin ein. Hier ein Auszug aus dem Streikaufruf der SPD. Arbeiter, Genosse, wir haben die Revolution nicht gemacht, um uns heute wieder einem blutigen Landsknechtregime zu unterwerfen. Es geht um alles. Darum sind die schärfsten Abwehrmittel geboten. Legt die Arbeit nieder. Streikt. Es gibt nur ein Mittel gegen die Diktatur. Lahmlegung jedes Wirtschaftslebens. Keine Hand darf sich mehr rühren. Überall im Land kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Arbeiterinnenklasse und dem Militär. Besonders im Ruhrgebiet ist der Widerstand groß. Hier bildet sich die Rote Ruhrarmee aus einem Bündnis aus der Arbeitsgemeinschaft Freie Angestelltenverbände, AFA, dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, ADGB, der Freien ArbeiterInnenunion Deutschland, FAUD, der KPD und der SPD. Die Rote Ruhrarmee hat ca. 50.000 Angehörige. Durch den Generalstreik kann die Putschregierung gestürzt werden. Doch die Streiks gehen nach dem Verhindern des Putsches weiter. Die geflohenen Sozialdemokraten ziehen wieder in Berlin ein und rufen die Bevölkerung wieder zur Ordnung und zu einem weiter wie vorher. Doch die Gewerkschaften und die selbstorganisierte Arbeiterinnenklasse erkennt ihre Wirkmacht und fordert Neubesetzungen und Entlassungen im Regierungsapparat und außerdem ein festgesetzlich verankertes politisches Mitspracherecht. Man sieht außerdem ein Versagen der Regierung als Grund für den Putschversuch. Im Gegensatz zu den sozialdemokratischen Kräften haben die Putschisten es geschafft, den Unmut, die weiterhin teils schlechte Versorgungslage nach dem Krieg und die Perspektivlosigkeit für sich zu nutzen. Ähnlich wie es erstarkende rechte Parteien momentan machen. Herbert Müller von der SPD wird neuer Reichskanzler. Die Beteiligung der Gewerkschaften an der Regierung kam nicht zustande. Im Juni, nur 3 Monate später, verliert die SPD bei der Reichstagswahl ihre Mehrheit. Unter der nächsten Regierung arbeiten führende Kräfte aus dem Putsch weiter. Die rechtsextremen, nationalistischen Kräfte erstarken bis zur Machtübergabe an Hitler weiter. Aber zurück zum Kapp-Putsch. Denn im Ruhrgebiet unter der Roten Ruhrarmee ging der Widerstand weiter. Dort haben sich spontan Vollzugsräte gebildet, welche regional die Regierungs- und Verwaltungsmacht übernahmen und versuchten, örtlich begrenzt die Räteherrschaft auszurufen. Sie forderten die Macht durch die Diktatur des Proletariats. Ende März, als die Sozialdemokraten nach dem Putschversuch wieder an der Macht waren, wurde die Rote Ruhrarmee vollständig niedergeschlagen von einer Reichswehreinheit, die nur wenige Wochen vorher den Putsch unterstützt hatte. Die Sozialdemokraten fielen denen, die vor wenigen Wochen gegen die Putschisten gekämpft und dem Streikaufruf der SPD gefolgt sind, in den Rücken. Denn nun waren sie ja wieder an der Macht und es gab gar keinen Grund mehr zum Streik. Es kam zu Tausenden von Hausdurchsuchungen, Entwaffnungen, Massenverhaftungen mit anschließendem Todesurteil und Massenerschießungen. Lektionen, die wir daraus ziehen, sind: Im Streik, im Arbeitskampf und in all unserer politischen Arbeit brauchen wir ein Bewusstsein für die Rolle des Staates. Solange unsere Forderungen systemkonform sind, wird unser Protest geduldet. Beginnen wir, statt Appelle an Politik und den Staat, aber diesen zu hinterfragen und für Veränderungen über Reformen im System hinaus zu kämpfen, werden wir staatlichen Repressionen ausgesetzt sein. Wie schnell das passieren kann, zeigt das Beispiel der Roten Ruhrarmee. Ihr Streik ist legitim, solange sie auf der Seite der Sozialdemokraten gegen den Faschismus kämpfen. Sobald sie anfingen, die herrschenden Verhältnisse zu hinterfragen, Mitbestimmung zu fordern und sich organisierten, ist ihr Streik nicht mehr legitim. Und zweitens, Streik als politisches Werkzeug ist wirksam. Der Putschversuch durch die konterrevolutionären faschistischen Gruppen konnte verhindert werden. Schauen wir als nächstes auf einen großen Streik hier in der Region. Am 28.10.1948 kommt es in Stuttgart zu den sogenannten Stuttgarter Vorfällen. Um die Mittagszeit legen ganze Belegschaften, insgesamt ca. 50.000 ArbeiterInnen, ihre Arbeit nieder. Die teilweise katastrophale Versorgungslage treibt die Menschen auf die Straße. Sie fordern niedrigere Preise und höhere Löhne. Die Gewerkschaften wollen den Streik möglichst unpolitisch belassen. Speziell KommunistInnen sind am Streik unerwünscht. Eine Gewerkschaftsrede wird gehalten, das Mikro danach abgebaut. Zunächst ist die Masse friedlich und beginnt sich aufzulösen. Die Stadt ist voll, der Nahverkehr zum Erliegen gekommen. Tumulte brechen aus, besonders um ein Kaufhaus, dem die Masse Preiswucher vorwirft. Das Kaufhaus wird demoliert, die Streikenden von der Polizei angegriffen und festgenommen. Nur durch Hinzuziehen des US-Militärs, den Einsatz von Panzern und Tränengas, kann man die Proteste unter Kontrolle bringen. Als Folge werden Streiks jeglicher Art im Stuttgarter Raum verboten. Der amerikanische Militärgouverneur der Besatzungszone droht, Gewerkschaften komplett zu verbieten. Nur wenige Tage später, am 12.11.1948 rufen die Gewerkschaften zur Arbeitsruhe auf. Kein Generalstreik. 11,7 Millionen Streikende in der amerikanischen Besatzungszone legen die Arbeit nieder. Für Lohnerhöhung und gegen hohe Preise. Doch nun haben die Gewerkschaften auch politische Forderungen. Demokratisierung der Wirtschaft und wirtschaftliche Selbstverwaltung. Pragmatisch werden unter dem Druck der Gewerkschaften soziale Elemente in die Wirtschaftspolitik eingefügt. Die soziale Marktwirtschaft ist sozusagen geboren. Kommen wir zu einem weiteren Streik in der Buchdruckerbranche, der in die Streikgeschichte eingeht. Es sind die Streiks der IG Druck und Papier vom 28. bis 30.05.1952. 2 Tage lang werden kaum Tageszeitungen gedruckt. Die wenigen Exemplare werden in Schaufenstern aufgehangen, die Menschen stehen Schlange, um Nachrichten zu lesen. Die Streiks sind ein Protest gegen einen Entwurf für das Betriebsverfassungsgesetz der CDU und CSU, welches die Rolle der Gewerkschaften auf reine Tarifverhandlungen beschränken will. Streiks mit politischer Motivation sollen so verhindert werden. Die Gewerkschaften waren inhaltlich aber deutlich stärker als dieser Gesetzesentwurf und auch deutlich stärker, als sie es heute sind. Sie forderten, alle Schlüsselindustrien in Gemeineigentum zu überführen und außerdem eine Mitbestimmung der ArbeiterInnen auf allen betrieblichen Ebenen. Gegen den Gesetzentwurf kam es zu Massenkundgebungen in vielen Städten. Höhepunkt war dann eben der mehrtägige Zeitungsdruckstreik in Freiburg. Die IG Bergbau und die IG Metall führten bereits 1950 eine Urabstimmung durch und glaubten so, das Mitbestimmungsrecht gegenüber den Arbeitgebern in ihrer Branche durchsetzen zu können. Sie entsolidarisierten sich öffentlich mit den Streiks im Druckgewerbe. Die Zeitungsfirmen waren sauer. Durch die ausbleibenden Drucke und somit Verkäufe habe man extremes Minus gemacht. Es wurde ein Urteil gefällt. Die bestreikten Unternehmen haben Anrecht auf Schadensersatz. Dieses Urteil hat das bis heute restriktive Streikrecht in der BRD geprägt. Auf dieses Urteil wird sich berufen, wenn gesagt wird, politischer Streik sei rechtswidrig. Das Urteil wurde auf Basis eines Gutachtens von Hans Karl Nipperdey, einem Juristen für Handels- und Arbeitsrecht, gefällt. Er war vor allem während des Nationalsozialismus tätig und gehörte zu den führenden Rechtswissenschaftlern, die die Anpassung des Arbeitsrechts an den Nationalsozialismus vorantrieben. Er beseitigte alle Reste des Weimarer Arbeitsrechts und etablierte das Führerprinzip in den Betrieben, was den Vorgesetzten völlige Macht sicherte, wodurch die Belegschaft, unter diesem Prinzip auch Gefolgschaft genannt, zu völligem Gehorsam verpflichtet war. Nach der Nazizeit durfte er als Richter in der BRD weiterwirken und wandte seine im Nationalsozialismus entwickelten Ansichten immer wieder an. Nipperdey hat maßgeblich dazu beigetragen, in legale und illegale oder wilde Streiks zu unterscheiden und sich damit, verglichen mit England, Frankreich oder den USA, für ein besonders unternehmerfreundliches und restriktives Streikrecht eingesetzt. Das Mitbestimmungsrecht, das die IG Metall und die IG Bergbau durch die Urabstimmung glaubten, gesichert zu haben, wurde auch als rechtswidrig benannt. Ihre Entsolidarisierung innerhalb des Gewerkschaftsapparats hat die Zeitungsdruckstreiks extrem geschwächt. Und jetzt ein kleiner Zeitsprung. Wie wir bereits erwähnt haben, es gäbe eigentlich noch zig andere spannende Streiks und besonders noch über Deutschland hinaus. Jetzt wollen wir aber über einen wilden Streik bei Ford in Köln 1973 reden. Ganz kurz, ein wilder Streik ist ein von Gewerkschaften unabhängiger Streik. Auslöser war damals eine fristlose Kündigung von bis zu 500 türkischen sogenannten Gastarbeitern. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie zu spät aus dem zweiwöchigen Heimaturlaub zurück gewesen wäre. Das war übrigens damals alles, was sie als Urlaub bekommen haben. Dass sie aber etwas später aus dem Urlaub zurückkamen, war völlig normal, da sie erstens sehr weite Strecken mit dem Auto zurücklegen mussten und die Reisezeit deshalb nicht planbar war. Zweitens war das die Jahre zuvor gar kein Problem und konnte durch Überstunden ausgeglichen werden. Es gab dann eine riesige Solidarisierung von der türkischen Belegschaft, was letztendlich zu tagelangen wilden Streiks und der Besetzung des Betriebs geführt hat. Anfangs ging es dabei nur um die Wiedereinstellung der gefeuerten Kolleginnen. Aber schnell wurden weitergehende Forderungen gestellt, wie höhere Löhne für alle, also auch die deutschen Kolleginnen, oder eine Reduzierung der Bandgeschwindigkeit. Anfangs haben sich teilweise große Teile der deutschen Belegschaft den Streiks angeschlossen. Es wurde dann von den Streikenden ein Streikkomitee gewählt und dabei wurden auch Kommunistinnen und Anarchistinnen in die Streikleitung gewählt. Ja, wie cool ist das denn? Ein ökonomischer Streik, bei dem anstatt nur einen Abwehrkampf zu führen, auch direkt in die Offensive gegangen wird, bei dem dann auch nicht betroffene Kolleginnen sich solidarisieren und bei dem sogar organisierte Linksradikale die Streiks mit anführen. Das hätte doch der Beginn von etwas ganz Großem sein können. Warum heißt diese Folge dann nicht, wie der Sozialismus in der BRD erkämpft wurde? Ja, weil nach diesen anfänglichen Erfolgen wurde der Streik innerhalb der folgenden Woche sehr schnell von einer mächtigen Allianz niedergeschlagen. Umgesetzt hat das natürlich nicht zuletzt der Konzern. Aber auch Betriebsrat und Gewerkschaft hatten eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung. Die haben zum Beispiel die organisierten deutschen ArbeiterInnen sehr schnell zurückgepfiffen. Und Betriebsratsmitgliedern wurde verboten, am Streik teilzunehmen. Bei den darauffolgenden Kündigungen hat der Betriebsrat, soweit wir es in Erfahrung bringen konnten, bei keiner einzigen widersprochen. Und natürlich kamen auch Streikbrecher, bezahlte Schlägertrupps sowie Bullen in Zivil und Uniformen zum Einsatz. Begleitet wurde das alles von einer unfassbaren Hetze in den bürgerlichen Medien. So titelte die Bild, als das niederträchtige Drecksblatt, das sie ist, beispielsweise: Deutsche Arbeiter kämpfen ihre Fabrik frei. Das alles führte dann dazu, dass der Streik gewaltsam niedergeschlagen wurde und letztendlich gescheitert ist. Lektion 1, die wir daraus ziehen, ist: Wir brauchen ein Bewusstsein für die Rolle der Gewerkschaften. Die effektive Niederschlagung des Streiks war nur durch die Entsolidarisierung der IG Metall und des Betriebsrats möglich. Wie bereits erwähnt, haben sich ja Anfang auch die deutschen Kolleginnen solidarisiert. Hätte die Gewerkschaft da eine Ansage gemacht und hätten sie sich hinter die Streiks gestellt, hätte das ganz anders ausgehen können. Das sehen wir in einem geringeren Ausmaß auch heute in Deutschland. Also es wurde schon oft für einen unbefristeten Streik gestimmt, aber was dann tatsächlich ausgehandelt wurde, naja, da hätten wir schon öfters gesagt, da geht mehr. Lektion 2, Kämpfe verbinden, Spaltung überwinden. Die rassistische Spaltung und auch die scheinbare Spaltung zwischen ArbeiterInnen und Rowdies von der Uni, wie die Linksradikalen, die sich an den Streiks beteiligt haben, genannt wurden, waren wichtige Punkte bei der Niederschlagung des wilden Streiks. Hätte sich die deutsche Belegschaft hinter die Streiks gestellt, dann hätten sie ja auch davon profitiert. Wie gesagt, es wurden ja Verbesserungen für alle ArbeiterInnen gefordert. Und wir wollen jetzt nicht von oben herab sagen, ha, wären sie keine Rassisten gewesen. Aber der Punkt ist, dass Herkunft etc. immer von den Herrschenden genutzt werden, um uns als Klasse zu spalten und unsere Schlagkraft zu verringern. Ja, und wenn es um Streiks mit politischen Forderungen geht, wollen wir natürlich auch auf die Klimastreiks und Fridays for Future eingehen. Prinzipiell ist es hier eine ganz andere Lage als bei den Arbeitsstreiks, da es nicht den direkten Konflikt von Arbeit und Kapital gibt. Durch Schulstreiks ist der Druck geringer, da ein Arbeitgeber nicht direkt Verlust macht und so zum Handeln gezwungen wird. Die Klimastreiks haben dennoch viele Menschen erst für das Klima mobilisiert und sie auf die Straße gebracht. Das hat das Thema deutlich präsenter gemacht. Schulstreiks haben eine Wirkung, Unruhe zu erzeugen, wachzurütteln und Dringlichkeit zu zeigen. Sie haben eine hohe moralische Wirkung. Und Fridays for Future war ja mit ihren klimapolitischen Forderungen teilweise auch erfolgreich. Also das ursprüngliche Klimaschutzgesetz war in dieser Form schon auch eine Folge der Proteste. Für SchülerInnen gibt es kein Streikrecht. Ein Fernbleiben vom Unterricht für eine Demonstration ist in der Regel nicht gestattet. Trotzdem ist das historisch immer wieder vorgekommen, zum Beispiel als 1919 SchülerInnen im Zusammenhang mit der Novemberrevolution teilweise erfolgreich gegen Prügelstrafe und für bessere Lernbedingungen gestreikt haben. Unsere erste Lektion bezieht sich darauf, dass man immer wieder hört, die Klimabewegung sei tot. Wir sehen auch, dass das Klimathema im Kontext von Krieg, Krise und Rechtsruck in den Hintergrund rückt. Doch was wir auch sehen, ist, dass viele Teile der Klimabewegung eben aus Fridays for Future herauswachsen. Die Leute sind frustriert und geben auf, weil die Parteien ihre Forderungen nicht erfüllen und im Kapitalismus ja auch nicht erfüllen können. Was es bräuchte, ist eben, dass die Leute sich weiter organisieren und Perspektiven außerhalb des Kapitalismus aufgezeichnet bekommen. Wir müssen es außerdem schaffen, dass die Klimabewegung sich als Teil einer linken, antikapitalistischen Bewegung und als Teil einer Klasse versteht. Wir müssen also Kämpfe vereinen. Wenn die Klimabewegung unter sich bleibt, sehen wir da keine großen Erfolgsaussichten. Die Schulstreiks 1919 sind beispielsweise nicht losgelöst von der Novemberrevolution und den Kämpfen der ArbeiterInnenklasse zu betrachten. Jetzt sagen wir Kämpfe vereinen, aber da stellt sich einigen vielleicht die Frage, was haben überhaupt ArbeiterInnen mit Klimaschutz zu tun? Erstmal, wir sehen im Kapitalismus mit seinem Wachstumszwang die Hauptursache für die Klimakrise. Die Auswirkungen der Klimakrise bekommt wiederum die arbeitende Klasse am stärksten zu spüren. Wir und die Kapitalistinnen sitzen, anders als es manchmal vermittelt wird, eben nicht im selben Boot. Flapsig gesagt, wenn der Meeresspiegel steigt, chillen die Bonzen halt auf ihrer Yacht. Sie werden also immer einen Weg haben, sich den schlimmsten Auswirkungen zu entziehen. Der Großteil der ArbeiterInnenklasse hat das nicht. Und das sieht im sogenannten globalen Süden nochmal deutlich schlimmer aus als hier in Deutschland. Also deshalb würden wir sagen, dass die ArbeiterInnenklasse ein objektives Interesse daran hat, die Klimakatastrophe zu verhindern bzw. ihre schlimmsten Folgen abzumildern. Um das zu tun, kommen wir aber nicht drum herum, den Kapitalismus zu überwinden. Und die ArbeiterInnenklasse hat, wie wir hoffentlich heute mehrfach gezeigt haben, tatsächlich die Mittel dazu. Mit diesem Wissen möchten wir auf die Besonderheiten für uns als Klimabewegung und speziell als antikapitalistischer Teil der Klimabewegung eingehen. Zum einen haben wir es schwerer, unmittelbar gemeinsame Interessen und Forderungen im gegenwärtigen System zu finden. Das war zum Beispiel bei den Protesten gegen Tesla in Grünheide der Fall. Dort sind oberflächlich betrachtet erstmal Arbeitsplätze gefährdet, wenn weniger Autos produziert werden und die Fabrik nicht vergrößert wird. Trotzdem ist es wichtig, dort auf die Beschäftigten zuzugehen, und das wurde und wird dort ja auch versucht. Klar, auch da ist unsere Forderung ja nicht, dass die Beschäftigten auf die Straße gesetzt werden und das Werk geschlossen wird, sondern wir wollen Konversion und eine Verkehrswende und so weiter. Aber das ist natürlich eine komplizierte Forderung, die auch weniger greifbar ist. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Wir fahren zusammen, was wir hier in Karlsruhe federführend mitgestaltet haben. Und auch jetzt arbeiten wir, wie gesagt, ja weiter zu den Streiks im öffentlichen Dienst. Dort sind die gemeinsamen Interessen leichter zu vermitteln. Verkehrswende geht nicht ohne gescheite Arbeitsbedingungen. Beides geht nicht ohne größere Investitionen in den ÖPNV. Ein besonders brisantes und aktuelles Beispiel hier aus Karlsruhe sind da die geplanten Kürzungen im Haushalt für 2026 und 2027. Dabei wird diskutiert, bis zu 100 Stellen bei den Verkehrsbetrieben zu streichen und den 10 zu einem 30-Minuten-Takt zu machen. Also, das ist natürlich eine Sauerei, aber auch eine Gelegenheit für Beschäftigte, Klimabewegung und Fahrgäste zusammenzukämpfen. Deshalb ist eine wichtige Aufgabe für uns, die gemeinsamen Ziele herauszuarbeiten, zu kommunizieren und auch aufzuzeigen, dass diese Ziele nicht mit dem Kapitalismus vereinbar sind. Also zum Beispiel flapsig gesagt, wir wollen einen lebenswerten Planeten und gute Arbeitsbedingungen. Das bekommen wir letztendlich nur im Sozialismus. Genauso ist es wichtig und manchmal vielleicht auch einfacher, gemeinsame Gegner zu benennen. Also Bonzen, Konzerne und Staat. Wie wir oft sagen, die Grenzen verlaufen nicht zwischen Klimaaktivistinnen und Beschäftigten, sondern zwischen unten und oben. Das müssen wir nicht nur in den Betrieben setzen, sondern auch die Klimabewegung muss sich klar machen, wo sie steht. Oft haben wir so Takes gehört wie, wir müssen den Klimawandel aufhalten oder wir haben dieses und jenes CO2-Budget. Und mit wir scheint so die gesamte Menschheit gemeint. Aber die Superreichen haben überwiegend den Klimawandel verursacht und machen weiterhin mit Klima- und Umweltzerstörung Fettkohle. Die und ihre Erfüllungshilfen in den Parlamenten und Parteien haben, wie gesagt, kein Interesse an einer Änderung davon. Auch wenn es schwierig ist, nach oben zu treten. Feind ist eben nicht Werner, der mit dem schrottigen Diesel zur Arbeit muss, so auf dem Land nur einmal am Tag der Bus fährt, sondern es sind die Reichen. Nach diesem Ausflug wollen wir noch was zum Rechtsruck sagen. Das ist jetzt super oberflächlich und sicher nicht vollständig. Eine tiefgehendere Analyse des Rechtsrucks können sicherlich die Genossinnen aus zahlreichen Antifa-Strukturen liefern. Linksliberale und bürgerliche Parteien überbieten sich ja vor Wahlen in der letzten Zeit immer wieder mit irgendwelchen Bedrohungsszenarien und wie schlimm die Rechten doch seien. Und unsere einzige Rettung gegen den bevorstehenden Faschismus sei wählen gehen. Was unfassbar verlogen ist, wenn man sich die Bilanz der Ampel anschaut. Soziale Verelendung, rassistische Politik und Aufrüstung bekommen Grüne und SPD auch selbst sehr gut hin. Aber es soll nicht bedeuten, dass wir die AfD etc. verharmlosen wollen. Ob wir jetzt nach Argentinien, in die USA oder nach Finnland schauen, überall, wo Rechte an die Macht kommen, wird die Situation für Gewerkschaften und ArbeiterInnen ziemlich schnell schlechter. Genauso sind rechte Regierungen jetzt nicht bekannt dafür, Klimaschutz hochzuhalten. Rechte nutzen immer bestehende Ressentiments und Spaltungen aus und verstärken sie. Sie instrumentalisieren Unsicherheiten und die berechtigten Ängste von vielen Menschen. Aber anstatt dann die wirklichen Ursachen für die Gesamtscheiße anzugehen, spielen sie unsere Klasse gegeneinander aus. Es wird dann immer besonders irgendeine nationale Einheit beschwört, die gegen irgendetwas verteidigt werden muss. Und damit wird von den wahren Feinden abgelenkt, den Konzernen und Kapitalistinnen im eigenen Land, mit denen wir keine gemeinsamen Interessen haben. Wir müssen eine reine Fokussierung auf irgendwelchen parlamentarischen Zirkus ablehnen und klarstellen, dass und warum wir Streiks und generell Klassenkampf als unsere stärksten Mittel ansehen. Also zu Wahlen im Allgemeinen sagen wir, geht wählen oder tut es nicht, es schadet wahrscheinlich nicht. Wir rufen das Klimatreffen auch nicht zum Wahlboykott oder ähnlichem auf. Aber wir sind davon überzeugt, dass wirkliche Veränderungen in unserem Sinne nie durch Wahlen erreicht werden können. Eine Lektion, die wir besonders aus dem Rechtsruck ziehen, im Kapitalismus können uns Errungenschaften immer wieder genommen werden. Und das besonders von rechten Regierungen. Die AfD fordert ja auch, dass das Streikrecht von Beschäftigten in als systemrelevant bezeichneten Berufen eingeschränkt wird. Und bei Klima- und Umweltschutz wollen sie ja so ziemlich alles rückgängig machen, was jemals erreicht wurde. An dieser Stelle wollen wir vor unserem Ausblick die bisherigen Lektionen, die wir aus den historischen Beispielen gezogen haben, aufzählen. Erstens, breite Solidarität ist notwendig für erfolgreiche Streiks und Proteste. Vereinzelt können wir nichts erreichen. Zweitens, Streiks sind immer politisch. Drittens, wir brauchen ein Bewusstsein für und auch ein gesundes Misstrauen gegenüber dem Staat und den Gewerkschaftsführungen. Viertens, Kämpfe verbinden, Spaltung überwinden. Fünftens, im Kapitalismus können uns Errungenschaften immer genommen werden. Sechstens, wir müssen Perspektiven jenseits des Kapitalismus aufzeigen. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was tun? Streiksolidarität heute sieht anders aus als beispielsweise noch zu Zeiten des Drei-Groschen-Streiks. Unsere Aufgabe als solidarische und klassenkämpferische Streikbegleitung sehen wir nicht mehr darin, die Streikenden durch Spenden zu unterstützen. Für den finanziellen Ausgleich an Streiktagen zahlen wir schließlich alle mit unseren Mitgliedsbeiträgen in einer Gewerkschaft. Aber ein großes Problem bei den Streiks, vor allem im öffentlichen Dienst, ist das krass unterentwickelte Klassenbewusstsein in der Bevölkerung. Leute lassen sich total einfach spalten und regen sich über die Streiks auf, anstatt die gemeinsamen Interessen als Klasse zu erkennen. Da ist unsere Aufgabe dann zuerst mal, Akzeptanz aufzubauen. Was es braucht, ist, dass wir von einem "Oh nein, jetzt streiken die schon wieder" zu einem "Ja geil, endlich streikt meine Klasse wieder" kommen. Und das mit der Akzeptanz haben wir uns jetzt nicht so ausgedacht. Das ist das, was die Kolleginnen bei den Verkehrsbetrieben zum Beispiel gesagt haben und was ihnen Sorge bereitet. Außerdem muss uns klar sein, dass es nicht reicht, einmal fahnenschwenkend zum Streik aufzutauchen. Vertrauen aufzubauen braucht Zeit. Wir brauchen eine langfristige Zusammenarbeit, auch außerhalb von den Tarifrunden. Und naja, optimal ist es natürlich, wenn wir selbst in den Betrieben sind, wenn wir selbst kämpfen, wo wir arbeiten. Wir müssen also Aufklärung betreiben, wie die Arbeitsbedingungen tatsächlich sind und wo es gemeinsame Interessen gibt. Also beim öffentlichen Dienst ist das ja besonders einfach. Bessere Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in ÖPNV und Kitas zum Beispiel führen auch in der Regel zu besseren Beförderungsbedingungen für Fahrgäste und besserer pädagogischer Arbeit in den Kitas. Wir sollten uns auch nach Aktionen und Möglichkeiten umschauen, um die Wirkung von Arbeitskämpfen zu erhöhen. Also ich finde ja zum Beispiel Streikbrecher blockieren ganz spannend. Es gibt aber viele weitere Möglichkeiten für kreative Aktionen. Außerdem müssen wir über rein ökonomische Fragen hinauskommen. Wie wir schon klargestellt haben, Arbeitskampf ist immer politisch, gerade wenn es beispielsweise um den öffentlichen Dienst geht. Die Frage, wie hier das Geld verteilt wird und wer das entscheidet, ist ja politisch. Hier lassen sich auch super politische Forderungen integrieren, denn Geld für Rüstung und Steuergeschenke an Unternehmen ist da, aber nicht für Pflege, Bildung oder Nahverkehr. Die Forderung nach mehr Lohn im TVÖD lässt sich also wunderbar mit Einsparungen bei Waffen, also Abrüstung, verbinden. Gerade in Krisenzeiten müssen wir unsere Rechte als ArbeiterInnen verteidigen und dafür einstehen. Doch eigentlich kämpfen wir doch für mehr als das. Klar, ein Reförmchen hier und da ist wichtig und etwas höherer Lohn ist gut. Aber wir müssen darüber hinaus in allen Branchen die Verteilungs- und Machtfrage stellen, damit wir irgendwann nicht mehr nur für Inflationsausgleich kämpfen müssen, sondern endlich um mehr kämpfen können. So, dann stellen wir jetzt mal die Frage: Bereit zum politischen Streik? Wir haben ja bereits ein bisschen Erfahrung im Rahmen von Kämpfen bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe sammeln können. Wie schaut es denn mit dem Bewusstsein bei den Kolleginnen dort aus? Da haben wir ein passendes Zitat aus dem letzten Jahr. Gewerkschaften finde ich gut, aber die Politik will ich da raushalten. Da müssen wir natürlich in die Diskussion gehen und sagen: Quatsch, Streiks sind immer politisch. Spätestens wenn Streiks erfolgreich genug sind, wird sich die Politik ja einmischen, wie wir heute mit historischen Beispielen gezeigt haben. Und warum haben denn ArbeiterInnen solche schwachen Takes, wenn es ja eigentlich in ihrem objektiven Interesse wäre, dass die Streiks eben politisiert werden? Dazu haben wir drei etwas allgemeine und vielleicht kontroverse Thesen aufgestellt. Erstmal haben viele Menschen und die großen Gewerkschaften sowieso die Hoffnung aufgegeben, dass ein besseres Wirtschaftssystem möglich ist. Und wie will man es ihnen verübeln? Wir Menschen entwickeln unsere Ansichten ja besonders auf Basis von unserer Umgebung. Von überall wird gesagt: Es ist so, wie es ist, alternativlos. Dann ist es schwierig, ohne entsprechende Erfahrung überhaupt eine positive Perspektive zu sehen. Und dann macht man sich halt in diesem Scheißsystem einfach so bequem wie möglich. Zweitens wurde größtenteils die Hoffnung aufgegeben, dass mit Streiks wirklich qualitative Veränderungen erkämpft werden kann. Man fordert ja teilweise nicht mal mehr Inflationsausgleich. Man hat so wenig Fantasie und panische Angst zu verlieren, wodurch man dann nichts gewinnen kann. Dazu zählt auch, dass Gewerkschaften Arbeitskämpfe im Namen der Sozialpartnerschaft oft lieber, aber fairerweise muss ich sagen, auch nicht immer, schnell hinter sich bringen wollen, anstatt mal wirklich was zu riskieren und wirkliche Verbesserungen erreichen zu können. Und klar, nach den Sternen greifen, das ist ein Risiko. Und klar, wir werden bestimmt nicht immer erfolgreich sein. Wir werden auch ein paar Mal auf die Schnauze fliegen. Aber ich finde die geringe Wahrscheinlichkeit, richtig viel zu gewinnen, deutlich attraktiver, als mit Sicherheit Stück für Stück immer mehr zu verlieren. Ja, das klingt ja, als wäre der politische Streik erstmal abgesagt. Gibt's da vielleicht einen Lichtblick? Ja, ein bisschen. Wir glauben, dass die Gewerkschaftsbasis, von der wir ja auch ein Teil sind, oft bereit wäre, weiterzugehen als die Gewerkschaftsführung. Siehe Bruch des Burgfriedens 1918 oder die Kämpfe bei Ford. Aber das sehen wir auch heute, zum Beispiel bei Themen wie Rüstung. Die Position der Basis ist da teilweise deutlich klarer gegen Aufrüstung als die der Gewerkschaftsführung, da die Gewerkschaftsführung ja schon oft eher auf SPD-Kurs ist. Dass Verdi oder eine andere große Gewerkschaft einen politischen Streik ausruft, ist keinesfalls realistisch, klar. Dass klassenkämpferische Teile der Gewerkschaftsbasis die Streiks politisieren, ist möglich. Doch es ist auch klar, dass wir dann mit staatlichen Repressionen rechnen können. Wie immer, wenn die Forderungen über Reformen hinausgehen. Diesen Angriffen wiederum müssen wir uns dann offensiv entgegenstellen. Ja dann, auf geht's zum politischen Streik, oder? Also jetzt, darauf habt ihr ja lang genug gewartet, wir präsentieren den 5-Punkte-Plan des Klimatreffens zum Generalstreik. Punkt Nummer 1, organisiert euch. Das bedeutet natürlich einerseits in eurem Betrieb und in den Gewerkschaften, aber es braucht eben auch eine Organisierung außerhalb von Arbeit und Gewerkschaft, um gescheite politische Positionen zu entwickeln. Zweitens, weg von Standort- und Branchendenken hin zu Klassenbewusstsein. Selbst bei organisierten ArbeiterInnen ist so ein Standort- und Branchendenken schockierend oft anzutreffen. Das müssen wir auf jeden Fall überwinden. Es darf nicht heißen, mehr Geld für Soziales oder ÖPNV. Es ist genug Geld für alle da. Außer für die Reichen. Um als Klasse schlagkräftig zu agieren, brauchen wir ein stabiles Klassenbewusstsein. Drittens, praktische Unterstützung und Ausweitung der Streiks. Viele politische bzw. große Streiks in der Geschichte haben einen eher bescheidenen Anfang gehabt. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, Streiks praktisch zu unterstützen und auszuweiten. Viertens, wieder die Eigentumsfrage stellen und darauf Praxis folgen lassen. Also generell weitergehende und politische Forderungen in die Streiks und Betriebe hineintragen. Wir ArbeiterInnen müssen letztendlich dafür kämpfen, dass die Betriebe wieder in unsere Hände kommen. Denn um die Klimakrise und weitere Krisen zu lösen, müssen wir die Eigentumsfrage stellen und den Kapitalismus überwinden. Und fünftens, wir müssen eine klare Perspektive haben, für die es sich zu kämpfen lohnt. Also lasst uns sagen, eine Welt, in der wir nicht von einem Inflationsausgleich zum nächsten hecheln, ist möglich. Eine Welt, in der Umweltschutz und Arbeitsplätze nicht ständig gegeneinander ausgespielt werden, ist möglich. Eine Welt, in der endlich wir alle entscheiden, wie produziert wird und wie gesellschaftlicher Reichtum verteilt wird, ist möglich. Sie ist möglich, wenn wir uns endlich wieder unserer Stärke bewusst werden, uns organisieren und dafür als Klasse kämpfen. Ja, wir hoffen, euch hat unsere erste Podcast-Folge gefallen und ihr habt etwas mitnehmen können. Verbreitet die Folge gern weiter, wenn sie euch gefallen hat. Wir freuen uns auch über Feedback, denn wir machen das ja auch zum ersten Mal. Erreichen kann man uns über die in der Beschreibung verlinkten Kanäle. Wenn ihr mit uns aktiv werden wollt, kommt gerne zu unserem offenen Treffen jeden vierten Dienstag im Monat im linken Zentrum Barrio 137 in Karlsruhe. Wenn dir die Folge gefallen hat, schau doch auch gerne mal bei der Klimakneipe jeden zweiten Samstag im Monat im Barrio vorbei. Auch hier gibt es monatlich Vorträge, Workshops oder Filmvorführungen. Klimagerechte und solidarische Grüße, das Klimatreffen Karlsruhe.